Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ibis verrückter Welt. Ja, es ist in Zwischenzeit so viel Zeit vergangen. Mein letzter Podcast ist schon ewig her und man darf auch gar nicht drüber nachdenken. In 2 Monaten ist das Jahr schon wieder rum. Und es ist schon echt krass, wie die Zeit verrennt und alles. Und ja, ich dachte, ich gebe einfach mal so einen kleinen Zwischenstand, was gerade im Moment so ansteht, was abgeht und ja, allgemein. Körperlich ist es immer noch genauso wie ja, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten. Ja, im Gegensatz zum letzten Jahr sogar ein bisschen schlechter, würde ich sagen, dieses Jahr. Und ja, da hat sich jetzt auch nicht viel getan. Also Besserung ist irgendwie nicht in Kraft getreten, auch nicht eine kleine Besserung oder irgendwie so. Also ist immer noch alles ja beim Alten. Ich habe jetzt aber seit ein paar Monaten Rollstuhl, meinen kleinen Rusty. Ich habe ihn nach der alten Dampflok aus Saarland Express benannt, weil ich finde, das hört sich schöner an, zu sagen, Rusty, wir gehen jetzt mit Rusty raus, als komm, wir nehmen jetzt den Rollstuhl und gehen mal raus. Und ja, so ist es mein kleiner Rusty, unser oder mein neuer Wegbegleiter sozusagen. Und ja, wir waren auch schon mit Rusty draußen. Und man denkt auch gar nicht so drüber nach irgendwie, aber wenn man dann selber im Rollstuhl sitzt und betroffen davon ist, wird einem erstmal bewusst, wie nicht rollstuhlgerecht eigentlich die Gehwege und sowas alles sind. Also es ist Wahnsinn. Man muss echt gucken, wo man fährt, wo man runterkommt und alles. Und ja, ich selber kann ja mit Rusty nicht raus, weil bei uns im Treppenhaus sind 2 Schrägen. Das würde ich körperlich gar nicht schaffen, den da runterzukriegen. Also bin ich darauf angewiesen, dass meine Familie oder mich irgendjemand fährt. Dann aber derjenige, der mich schiebt, der hat schon echt zu tun, die Bordsteinkanten hochzukommen. Also es ist echt krass. Ist einem so gar nicht, ja, wenn man nicht davon betroffen ist, dann interessiert einen das so gar nicht, oder ist nicht interessiert nicht, ist jetzt ein blödes Wort, aber man setzt sich damit nicht auseinander und nimmt es dann halt hin, so mit den Gehwegen und den Bordsteinkanten und alles. Aber ja, ist schon eine andere Sache, wenn man drinnen sitzt und darauf angewiesen ist, dass man reibungslos über die Straße kommt. Also das ist echt krass, was wir da schon manchmal an den Bordsteinkanten zu tun hatten, um da hochzukommen. Ich meine, gut, wahrscheinlich müssen wir uns auch noch einspielen, die Bordsteinkanten hochzukommen. Wie man das dann alles anpackt, dass man da wirklich reibungslos, ohne gegen die Bordsteinkante zu stoßen, rüberkommt. Aber ja, war für uns alle schon mal sehr lehrreich und ja, wir müssen uns da einfach eingrooven. Das ist halt, ja, ist halt noch neu und aber es war trotzdem schön, mal mit Rusty draußen zu sein, auch mal mit der Familie zusammen. Und einfach mal, ja, das zu genießen, wobei das Genießen auch wieder schwer war, weil ich es nicht genießen konnte durch die Reizüberflutung und die Einflüsse von außerhalb, so die ganzen Reize, die ich ja trotzdem noch habe, auch wenn ich nicht laufe und keine Kraft anwende, aber es erschöpft mich ja trotzdem alles, ging es mir dann auch schon wieder relativ schnell eigentlich scheiße. So, dass ich dann halt eben ja, dahingehend dann wirklich froh war, dass ich Rusty hatte und saß und mich dann dadurch eben so ein bisschen, ja, zurücklehnen konnte. Klar, auf dem Spielplatz hat mich dann meine Frau, sind wir dann woanders hingefahren, weil das habe ich gar nicht vertragen. Das war dann wirklich einfach zu viel, aber die Kinder konnten dann auch schön spielen und alles. Ja, war schon schön, war auch ein schöner Ausflug, mal alle zusammen wieder. Ist ja doch das, was uns irgendwo fehlt, weil ja, nette mit den Kids alleine unterwegs ist, weil mit der Bahn oder sowas würde ich gar nicht, nee, das würde nicht funktionieren, das kriege ich körperlich so gar nicht gebacken. Also dahingehend habe ich schon echt abgebaut. Ja, ansonsten, ja, ist schon blöd, auch wenn man überlegt, ich bin jetzt schon, boah, 1,5 Jahre oder länger sogar zu Hause und es ist nichts passiert am Körper. Kein Schritt irgendwie Richtung Besserung oder irgendwie sowas, nichts hat geholfen. Und wenn das Einzige, was gut ist, in der Zwischenzeit kann ich meinen Körper richtig gut einschätzen. Also ich weiß, was geht, was nicht geht, was mir das Genick brechen könnte, wo ich dann wirklich komplett ausgenockt bin. Und ja, das ist der einzige Vorteil, dass ich dann wirklich schon das jetzt einschätze und dann weiß, was ich halt machen kann und was nicht. Oder wo ich dann Kraft sparen muss, weil ich die da brauche und alles. Ja, aber ansonsten eigentlich traurig, dass sich dahingehend nichts gebessert hat. Ja, und da ich auch schon so lange zu Hause bin, steht jetzt auch die Aussteuerung an. Da musste ich auch schon persönlich beim Arbeitsamt vortreten und alles antreten. Vortreten, ach, ist ja auch egal. Ich musste auf jeden Fall persönlich hin und alles. Und ja, ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe ja da schon von einigen gehört, dass es nicht ganz so reibungslos läuft, dass die da 1 bis 2 Monate auf ihr Geld warten mussten. Also ich bin da echt gespannt, wie lange ich warten muss. Weil ich denke mal, jeder, der in meiner Situation ist oder allgemein, wenn das Geld nicht reinkommt, ne, Miete muss bezahlt werden, Essen muss bezahlt werden, das ist ja, zahlt sich ja nicht alles von alleine und man möchte auch nicht ins Minus gehen oder irgendwie so. Von daher habe ich da schon ein bisschen Bammel vor, dass das nicht reibungslos klappt. Aber vorher gehe ich ja erstmal nochmal in die Reha. Also jetzt in ein paar Wochen geht's los. Bin dann über Weihnachten in der Reha und Silvester. Und ja, also eigentlich dann mittendrin in der Aussteuerung bin ich dann zur Reha. Erneut, also wieder Post-Covid-Reha, auch die gleiche Reha, wo ich letztes Jahr war. Und ja, da bin ich echt gespannt. Mein Gut, meine Ausgangssituation ist jetzt eine andere wie damals, also wie letztes Jahr. Diesmal gehe ich in einem schlechteren Zustand in die Reha. Was mir auch Sorgen bereitet oder ja, womit man sich dann jetzt auch schon verrückt macht, weil man weiß ja, wie es dort abläuft und wie der Tagesablauf ist, wie es beim Essen ist, die Therapien und alles, ne? Und da ist echt schon, wo man viel grübelt und sich einen Kopf macht, weil man ja weiß, der Körper kann das eigentlich alles gar nicht und schafft das nicht. Und dann ja, frage ich mich schon, wie ich das schaffen soll und ja, wie ich dann am Ende halt aus der Reha wiederkomme, ne? Ist ja auch so die Frage. Mein Gut, vielleicht habe ich ja Glück und es geht ins Positive. Aber wenn ich Pech habe, ist es vielleicht doch so, dass es danach noch schlimmer ist, der Zustand wie jetzt. Also ja, da bin ich echt gespannt. Da hoffe ich aber auch, dass die dann in der Reha darauf eingehen und auch auf die Bedürfnisse und gucken, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Und das dann halt auch so einplanen. Meines Gutes, die kennen mich ja noch vom letzten Jahr. Und ich kenne die Reha, das ist schon mal ein Vorteil. Ich muss mich da erst nicht neu eingewöhnen oder alles. Ja, da geht's dann auch bald los. Wird wahrscheinlich dann das zweite Weihnachten, was ich nicht miterleben werde, aus körperlichen, gesundheitlichen Gründen. Aber ja gut, wenn die Reha dann am Ende vielleicht noch ein bisschen was bringt oder mir hilft, bin ich schon echt dankbar. Ja. Und dann ist das Jahr ja auch schon wieder rum. Und dann startet das nächste Jahr. Bin gespannt, was dann passiert im nächsten Jahr. Theoretisch startet mein Jahr komplett neu, weil ich komme erst gleich im neuen Jahr dann gleich aus der Reha wieder. Ja, ich bin gespannt. Ich werde versuchen, auf jeden Fall in der Reha wieder, wenn es möglich ist, körperlich, einen Podcast zu machen. Wieder so jede Woche, so wie letztes Jahr, will ich das wahrscheinlich handhaben, wenn es geht, eben, ja, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Ich meine, vielleicht haben sich auch die Therapien in der Zwischenzeit verändert. Ich meine, die arbeiten ja stark an Post-Covid und an den Ursachen und es wird ja immer noch geforscht und geguckt, wie kann man helfen und alles. Ja, und von daher hoffe ich einfach mal, dass sich da irgendwas getan hat, was mir vielleicht weiterhelfen wird. Mein Rusty werde ich auf jeden Fall nicht mitnehmen können. Aber wenn es nicht geht, denke ich mal, dass die da vielleicht Rollstühle haben. Ja. Ansonsten hat man halt gelernt durch die Krankheiten und wie es halt jetzt so läuft und halt ist, eben das zu akzeptieren. Also akzeptieren kann ich es gut. Hab auch meine, ja, die Werte haben sich verändert, ne? So die Wünsche und die Träume, also hat sich komplett verändert, weil man ja eben, ja, man kann ja halt eben nicht mehr so, wie man möchte und dadurch reduziert man halt die Wünsche und Träume auf das, was vielleicht noch geht, wie zum Beispiel mit dem Rollstuhl rausfahren. Das war absolut ein großer Wunsch von mir. Bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Ja, man lernt, dass materielle Dinge eigentlich gar nicht so viel Wert besitzen. Ja, und dadurch ist der Fokus jetzt wirklich halt ein anderer geworden. Also ich brauche gar nicht mehr viel, um irgendwie glücklich zu sein. Es reicht mir, wenn meine Kinder ihre Träume erfüllen können, die sie haben und den Weg gehen können, den sie möchten. Und wenn sie, ja, halt das ermöglicht kriegen können, was möglich ist. Und dann auch, ja, auch zusammen eben mit Nette dann was Schönes machen können, um hier nicht nur bei mir rumzuhocken oder so. Ja, das macht mich dann glücklich, wenn ich dann sehe, dass meine Familie trotzdem noch ihr Leben weiterleben kann und nicht verzichten muss in mir. Ja, den nächsten Podcast von mir wird es dann wahrscheinlich erst wieder aus der Reha geben. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und bis bald.